Siebentes Kapitel: Vom angeblichen Schisma bis zur Gründung der römischen Universalkirche. Das Jahr 1378 ist in der Kirchengeschichte bekannt als der Zeitpunkt des Ausbruches des angeblichen Schismas des bis dahin einigen, seit alters bestehenden universalen Papsttums. Dieses alte, einige Universalpapsttum, wird uns erzählt, war eben von seinem avignonesischen Exil nach Rom zurückgekehrt, da spaltete sich infolge schuldhaften Verhaltens Papst Urbans VI. Die einige römische Kirche in zwei Teile. Das Schisma war über die Christenheit gekommen. Wir wissen, dass dieser ganze papierne Überlieferungskomplex vom angeblichen Schisma der bisher einigen Universalkirche ein gewaltiges Lügengespinst ist. Was insonderheit die angebliche Entstehung dieses Schismas betrifft, so brauche ich den Leser nur an die Schrift Dogmen, Christentum und Geschichtsfälschung zu erinnern, deren erstes Kapitel auf psychologischer Grundlage einen Sonderbeweis für die Erdichtung darbietet. Was geschah denn nun wirklich im Jahre 1378? Schon im vorigen Kapitel haben wir das hochwichtige Ereignis in seinem wahren Wesen erkannt. Die Regionalkirchen Italiens und Deutschlands setzten sich gemeinsam einen Eigenpapst als Oberhaupt an ihre hierarchische Spitze. Urban VI. Ist der Name des ersten Vertreters dieses zweiten deutsch-italienischen Papsttums. Dieser Urban ist jener Bartholomäus von Prignano, der 1378 angeblich zu Rom und vorwiegend von aus Avignon nach Rom zurückgekehrten französischen Kardinälen gewählt sein soll. So machte es uns allerdings die Geschichte nur allzu gern einreden, und so hat sie ja auch jahrhundertelang den überlieferungsgläubigen relativistischen Geschichtsforschern mit Erfolg vorgelogen. In Wahrheit ist das französische Nationalpapsttum immer dageblieben, wo es zu Hause war, in Frankreich. Daher haben auch niemals Kardinäle dieser französischen Sonderkirche in Italien und am allerwenigsten natürlich in der Einöde Rom einen Papst gewählt und schon gar nicht einen deutsch-italienischen. Die Wähler Urbans sind italienische und deutsche Geistliche gewesen. Leider sind wir nicht mehr in der Lage, die genauen Umstände und Einzelheiten der Erhebung Urbans historisch-kritisch festzustellen, dank der in der ganzen Schisma-Angelegenheit so ungemein gründlichen Verfälschung aller hier in Frage kommenden Quellen. Wir wissen, warum die Wahl nicht in Rom hat stattfinden können. Es ist aber unmöglich zu ermitteln, wo sie wirklich vollzogen wurde. Vage Möglichkeiten zu erwägen führt zu nichts. Wir müssen uns wieder einmal mit der nackten Tatsache begnügen. Aus der bloßen Tatsache des Daseins eines deutsch-italienischen Sonderpapsttums lassen sich nun aber wichtige Schlüsse ziehen auf die Besonderheit dieses Oberhirtentums. Dies neue Papsttum muss in seinem Wesen grundverschieden von dem französischen gewesen sein. Hätte man in diesem neuen Papsttum das französische nur gleichsam kopieren wollen, so bliebe es unverständlich, warum sich die guelfischen Kirchenchristen Italiens schließlich doch so energisch gegen das französische Papsttum aufgebäumt haben. Gerade der in der Revolte einer so franzosenfreundlichen Stadt wie Florenz sich offenbarende allgemeine, radikale Umschwung der kirchlichen Grundanschauungen beweist den eingetretenen schroffen Gegensatz zum Gallikanismus. Die Ablehnung galt nicht etwa den Personen, den jeweiligen Inhabern des französischen Papsttums, sondern, wie auch die gefälschten Quellen noch klar erkennen lassen, der Idee, welche die avignonesische Kurie vertrat und propagierte, der Weltlichkeit der französischen Hierarchie. Und eben in der Ablehnung jeder Vermischung geistlicher und weltlicher Befugnisse bestand die ideelle Eigentümlichkeit des neuen antifranzösischen Papsttums. Damit hängt zusammen, dass auch die ganze dogmatische Basis des deutsch-italienischen Papsttums eine eigentümliche, das heißt eine andere war als bei der französischen Nationalkirche. Wie aber? War denn nun tatsächlich auch in Italien, Deutschland eine gemeinsame dogmatische Plattform zustande gekommen? Diese Frage muss bejaht werden. Aus dem bloßen Dasein des neuen Oberhirtentums ergibt sich mit Notwendigkeit eine zustande gekommene gemeinsame Dogmengrundlage für das hierarchische Spitzeninstitut. Denn beim Fehlen der dogmatischen Einigung wäre ja eben die nötige Verständigung und das Einverständnis der verschiedenen beteiligten deutsch-italienischen Priesterkreise über die Aufstellung eines gemeinsamen Oberhirten gar nicht möglich gewesen. Durch Kompromiss kam aber, wie wir aus verschiedenen Anzeichen schließen müssen, gleichsam nur ein dogmatisches Minimalprogramm zustande, das für alle beteiligten Teilkirchen partikular dogmatische Reservate bestehen ließ. An ein voll ausgebildetes deutsch-italienisches Einheitsdogma eines wirklichen Gegenstückes zum Nationalfranzösischen darf man also noch nicht denken. Die einzelnen Regionalkirchen waren nicht genötigt und gesonnen, ihre dogmatisch-hierarchische Selbstständigkeit gänzlich aufzugeben. Es muss sogar dahingestellt bleiben, ob es nicht deutsche und italienische Teilkirchen gab, die überhaupt noch vorläufig abwartend beiseite standen und von einem einheitlichen Überdogma nichts wissen wollten. Nur das Schwert des weltlichen Armes hätte die Durchführung und Sicherung eines jedes Partikulardogma verdrängenden, absolut verpflichtenden, einigenden Glaubensfundaments bewirken können. An derartige staatliche Zwangsmaßnahmen war aber bei der Lage der politischen Dinge in Deutschland und Italien nicht zu denken. Als im Jahre 1378 das deutsch-italienische Sonderpapsttum Wirklichkeit wurde, bestand mit dem Sitze in Avignon das nationalfranzösische Papsttum selbstverständlich weiter. Ganz unabhängig voneinander existierten also jetzt in Europa zwei kirchliche Sonderinstitutionen. Der christliche Geistboden hatte zwei vollkommen gesondert stehende und lebende Bäume hervorgebracht. Für die Väter der Geschichtsfälschungsaktion entstand nun die Frage, da wir gemäß unserer Generaltendenz das italienisch-deutsche Eigenpapsttum für das seit alters her schon bestehende, von Avignon nach Rom zurückgekehrte Universalpapsttum ausgeben müssen, wie erklären wir dann das doch daneben noch existierende, nicht wegzuleugnende Nationalpapsttum Frankreichs? Die Lösung war wirklich nicht schwer zu finden. Also, man lässt in der gefälschten Überlieferung das angeblich nunmehr wieder in Italien weilende Universalpapsttum sich spalten und schickt dann in der Dichtung den einen Teil schleunigst wieder übers Meer nach Avignon. Siehe, nun haben wir tatsächlich zwei Papsttümer, eins in Italien und eins in Frankreich, ganz so, wie es sich in Wirklichkeit damals verhalten hat. Aber indem wir das französische Oberhirtentum sich vom italienisch-deutschen Universalpapsttum abspalten lassen, also ein Schisma vortäuschen, haben wir unserer Generaltendenz von der einigen, seit Jahrhunderten bestehenden römischen Universalkirche glänzend Genüge getan. Wirklich, diese Lösung war nicht schwer zu finden. Wenn die Überlieferung meldet, zum französischen Papsttums des angeblichen Schismatikers Clemens VII. Hielten Frankreich, Spanien, Schottland und von Italien die französische Einflusssphäre Neapel. Zum italienisch-deutschen Papsttum Urbans standen Ober- und Mittelitalien, Deutschland und England. So bietet diese Zweiteilung im Wesentlichen die wahre historische Situation.